Bayern 2. Hörspiel Artmix. Mr. Brecht, will you please state your full name and present address for the record, please? Speaking to the microphone. My name is Bertolt Brecht. I'm living at 34 West 73rd Street, New York. I'm born in Augsburg, Germany, February the 10th, 1898. Wir hören Bertolt Brecht, 1947 vor dem Ausschuss des Kongresses zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe. Denn der heutige Hörspiel Artmix ist Brecht gewidmet, der als einer der einflussreichsten Dramatiker auch für das Medium Radio und das Genre Hörspiel großes Interesse hegte. Viele seiner Theaterstücke wurden für den Rundfunk adaptiert. Direkt fürs Radio schrieb er zwei Werke. Eins davon senden wir heute in der Reihe aus den Gründungstagen des Bayerischen Rundfunks, das Verhör des Lucullus von 1949. Katharina Agathos begrüßt Sie am Mikrofon mit einem weiteren Ausschnitt aus der Befragung, die 1947 den Endpunkt von Brechts sechsjährigem Exil in den USA markierte und in der der Schriftsteller so listig ausweichend auftrat, dass er die Lacher auf seiner Seite hatte. Mr. Brecht, since you have been in the United States, have you attended any Communist Party meetings? No, I do not think so. You don't think so? No. Well, aren't you certain? No. I'm certain, I think. You're yes. Certain that you've never attended? Yeah. Quite, I think so. You have? Yeah, you see, yeah, I'm here 6 years. I'm here 6 years. I do not think so. They do not think that I attended political meetings. No, never mind a political meeting, but have you attended any communist meetings in the United States? I do not think so. No. You're certain? I think I'm certain. You think you're certain? Yeah. I mean, you don't know about it. Bertolt Brecht, 1947, vor dem Ausschuss des Kongresses zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe. Hinter der Tromme her trotten die Kälber, das Fell für die Trommel liefern sie selber. Der Metzger ruht, die Augen fest geschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festen Tritt. Kälber, deren Blume ihrem Schuh geflossen, marschieren im Geist in seinen Reihen mit. Sie hören den Hörspiel Artmix und darin einen Ausschnitt aus dem Lied Kälbermarsch von Bertolt Brecht, gesungen von ihm selbst zu Musik von Paul Dessau. Im heutigen Hörspiel Artmix begegnen wir Bertolt Brecht als Hörspielautor und Rundfunktheoretiker. Der eben gehörte Kälbermarsch ist eine Parodie auf das nationalsozialistische Horst-Wessel-Lied. Statt die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, heißt es bei Brecht, der Metzger ruft, die Augen fest geschlossen. Sie tragen ein Kreuz voran, auf blutroten Flaggen, das hat für den armen Mann einen großen Haken. Der Metzger ruht, die Augen festgeschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, marschieren im Reich in seinen Reihen mit. Mit Paul Dessau verband Brecht eine langjährige Arbeitsbeziehung. Das Hörspiel Das Verhör des Lucullus, das Sie gleich hören werden, vertonten die beiden unter dem Titel Die Verurteilung des Lucullus als Oper. Brecht schrieb das Hörspiel im schwedischen Exil unter Mitarbeit von Margarete Steffin für den schwedischen Rundfunk Stockholm kurz nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Polen bereits im Herbst 1939. Es kam dort aber nicht zur Ausstrahlung. Kurze Zeit später bot Brecht das Stück dem schweizerischen Rundfunk an, der es am 12. Mai 1940 über den Sender Bero Münster als reine Wortproduktion ohne Musik ausstrahlte. Der Bayerische Rundfunk produzierte das Stück 1949 in einer Bearbeitung und Inszenierung von Harald Braun und mit Musik des Filmkomponisten Bernhard Eichhorn, der für viele Filme der frühen Nachkriegszeit, unter anderem für Filme Helmut Keutners, komponierte. Das Stück ist eine Abrechnung mit Krieg und Militär. Noch während der pompösen Bestattungsfeierlichkeiten wird der römische Feldherr Lucullus im Schattenreich vor das höchste Gericht gestellt. Hier zählt sein militärischer Ruhm nichts. Allein daran, ob er der Menschheit genützt oder geschadet hat, muss er sich messen lassen. Und er hat wenig gegen die tausende Menschenleben, die seine Eroberungszüge gekostet haben, in die Waagschale zu werfen. In unserer Reihe aus den Gründungstagen des Bayerischen Rundfunks hören Sie jetzt das Verhör des Lucullus von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1949. Lucullus ist gestorben. Der Feldherr, der den Osten erobert hat, der sieben Könige gestürzt hat, der unsere Stadt Rom mit Reichtümern gefüllt hat. Hinter seinem Katafalk, der von Soldaten getragen wird, gehen die angesehensten Männer des gewaltigen Rom mit verhüllten Gesichtern. Neben ihm gehen sein Philosoph und sein Advokat und vor ihm schleppen sie einen riesigen Fries, der seine Taten darstellt und für sein Grabmal bestimmt ist. Das ganze Volk sein wunderbares Leben der Siege und der Eroberungen und erinnert sich seines einstigen Triumphzuges. Der Katafalk wird von Soldaten getragen. Halte ihn stetig, halte ihn Schulter hoch, dass er nicht schwankt vor den tausenden Augen an. Nunmehr der Herr der östlichen Erde sich zu den Schatten begibt. Habet Acht ihr und stolpert nicht, was ihr da tragen aus Fleisch und Metall, es beherrschte die Welt. Es beherrschte die Welt. Es beherrschte die Welt. Thank you.

der schwer zu täuschenden, eifrig sammelnden, fröhlichen Nachwelt. Der Gerichtshof zieht sich zur Beratung zurück. Das war Das Verhör des Lucullus von Bertolt Brecht mit Karl Hanft, Ursula Kube, Helga Marold, Alfred Menhardt, Horst Werner Loos, Eva Klein-Donat, Lina Karstens und anderen. Komposition Bernhard Eichhorn. Bearbeitung und Regie Harald Braun. Produktion Bayerischer Rundfunk 1949.